Schwächeren Welt. Selbst wenn auf weißer Kaiser in die Macht fällt. Mein Handy für den größten Herrscher, bin ich immer da. Denn er kam nur an die Macht, ich wusste nur Verrat. Tatarischen weißen Mann, tatarischen reichen Mann. Steuern, wenig Lohn, ich wollte sein Land. Schiffe fallen, Menschen bluten, denn da stellen wir den Brand. Voller Wut und voller Hass, ich setze im Gesicht. Kämpfer für die eigene Freiheit, bist dich und nicht. Tatarischen weißen Mann, tatarischen reichen Mann. Irgendwann und irgendwo, in der dritten Welt. Selbst wenn auf weißer Kaiser in die Macht fällt. Mein Handy für den größten Herrscher, bin ich immer stark. Doch er kam nur an die Macht, ich mochte nur Verrat. Tatarischen weißen Mann, tatarischen reichen Mann. Hohe Steuern, wenig Lohn, die Front für dein Land. Schiss fallen Menschen in Runden, wenn er stemmen in Brand. Voller Wut und voller Hass, entsetzt im Gesicht. Kämpfer für die eigene Freiheit, bis den Tod nicht. Tatarischen weißen Mann, tatarischen reichen Mann.